Schönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch alle recht herzlich beim Team Polgef am 27.06.2017. Es ist 20 Uhr. Wir fangen an. Ja, zunächst mal so das Übliche. Die Sitzung wird eröffnet um 20 Uhr. Gibt es Freiwillige fürs Protokoll? Wenn nicht, machen wir es wieder alle. Gut, Protokoll alle. Moderation mache ich, Aufzeichnung mache ich. Läuft auch schon. Und damit wären wir dann auch schon drin. Gut, wir fangen mit dem Organisatorischen an. Der Bundesvorstand bittet mal wieder um eine Beschlussempfehlung. Die Gamescon rauscht auf uns zu. Der KV Köln wird dort einen Infostand machen und betreuen. Sie bitten um einen Zuschuss von 320 Euro, um damit einen Mietwagen, also so Kleinlastergröße, zu finanzieren, indem sie dann auch über die Nacht weg den Infostand und die Materialien lagern können. Was sagt ihr? Guten Abend. Guten Abend, Marsch. Ist es nicht so, dass der Antrag über mehr als 320 lautet? Ich glaube, im Text sind noch Benzinkosten oder Ähnliches versteckt. Sekunde. Also der Antrag selbst lautet, der Bundesvorstand möge beschließen, dem Kreisverband Köln für den oben genannten Mietwagen einen Zuschuss in Höhe von 320 Euro zu gewähren. Den Rest wollen sie wohl selber zahlen. Ich weiß jetzt auch auswendig nicht genau, wie es mit unserem Bundesveranstaltungsbudget so aussieht. Grundsätzlich sehe ich jetzt kein Problem, aber wie gesagt, was sagen denn die anderen? Muss ich abfragen oder erzählt ihr selber? Dann mache ich mal den Start. Da ich weiß, dass die Gamescom eigentlich eine sehr wichtige Veranstaltung ist, die bundesweit sehr gut besucht, also auch von wirklich von vielen aus vielen Bundesländern besucht ist, ist das wirklich genau die richtige Aktion, wo man einfach mal auch wirklich unterstützen sollte. Einfach machen. Ja, auch wenn ich NRWler bin und insofern ein bisschen befangen, was den KV Köln anbetrifft, ich sage auch machen. Ja, du schriebst in den Chat, einschließlich Umsatzsteuer, Kraftstoff und Parkgebühren wird mit Gesamtkosten von 420 Euro gerechnet. Das ist richtig. Beantragt sind aber tatsächlich nur 320. Damit gebe ich mich gerne auch zufrieden. Also ja, nicht mit der Summe, sondern mit der Aussage von dir, denn das ist dann tatsächlich wohl so gemeint, dass sie nur 320 Euro von den 420 Gesamtkosten beantragt haben. Okay? Jo, dann gehe ich jetzt mal weiter. Thomas, ganz kurz. Ja, bitte. Was sagst du? Angenommen. Thorsten? Herr Rieger? Ja, positiv. Okay, machen wir es anders. Hat jemand was dagegen? Nö. Okay, dann schreibe ich jetzt mal da rein, dass wir dem Bundesvorstand empfehlen, diesen Zuschuss in Höhe von 320 Euro zu gewähren. Alles Klärchen. Und ich schreibe das dann dem BUFO auch. Frage, reicht die Anzahl der anwesenden Volkes dafür aus? Das hier ist die Sitzung des Team Polgef. Wer nicht kommt, ist selber schuld. Grundsätzlich reden wir in der Sitzung darüber und wer halt nicht da ist, kann halt nichts sagen. War doch nur eine meiner dummen Fragen. Mach weiter. Ist ja auch nur eine Empfehlung. Im Endeffekt entscheidet ja der BUFO. So, den Rest vom Protokoll macht bitte jemand anders, weil ich kann das nicht so wirklich. Okay, nochmal was Organisatorisches. Das habe ich jetzt einfach mal mit reingeschrieben, so als einfach erstmal nur zum in die Runde werfen. Wir haben im Moment ein NetzDG, das demnächst durchgewunken wird, einen Staatstrojaner, der durchgewunken wurde, ein Videoüberwachungsverbesserungsgesetz, dagegen gibt's von uns dann hoffentlich bald eine Verfassungsklage. Ich finde, wir sollten mal über konzertierte Aktionen nachdenken, die wir dann aber bitte spätestens, nach dem Sammeln der Unterschriften mal so richtig gleichzeitig machen sollten. Und von daher würde ich gerne Ideen sammeln. Ich habe eine Wortmeldung von Michael Berndt. Ja, moin, ich gehe heute wieder als Annette hier ins Rennen. Und zwar folgende Info, ungefähr eine Woche nachdem das Videoüberwachungsverbesserungsgesetz beschlossen wurde, haben die Meldebüros angefangen, auf Anforderung die biometrischen Ausweisdaten an das LKA hier in Niedersachsen zu übermitteln. Ich bin da mit einigen Gemeinden durch das Unterschriftensammeln in Kontakt, habe das so mitbekommen. Ich vermute, in anderen Bundesländern ist das auch so. Was mich natürlich interessieren würde, uns ja auch, wenn die einzelnen LKAs jetzt die biometrischen Ausweisdatenbilder gesammelt haben, wäre es ja nur logisch, dass sie in einer bundesweiten Datenbank zusammengeführt werden. Ich habe da im Moment noch nicht nachgefragt, auch keine Infos. Ich weiß nicht, ob da jemand Infos hat. Vielleicht kann man das zum Anlass nehmen, die Bürger nochmal darauf hinzuweisen, weil wenn ich das so in den Gesprächen zur Unterschriftensammlung den Leuten erzähle, das weiß ja keiner, dass die Daten schon weg sind. Okay, vielen Dank. Ich habe jetzt mal grob notiert. Guck mal, ob das so hinhaut mit der Zusammenfassung. Sonst schreib noch was dazu. Oliver. Danke. Wir haben in Stuttgart angefangen, Flyer zu dem Thema zu schreiben und gehen davon aus, dass wir einiges an Standaktionen machen werden. Der Hinweis in die Runde an der Stelle schon mal, eigentlich müsste man jedem Juristen, jedem Priester, jedem Psychologen, jedem Arzt mitteilen, dass er ab sofort eigentlich keine vernetzten Geräte mehr benutzen darf, weil er ja zur Geheimhaltung verpflichtet ist und die nicht mehr gewährleisten kann. Aber eben das nur als Info am Rande. Der wichtigere Teil ist, wir werden einen Flyer machen, weil das relativ niederschwellig ist und man damit unserer Meinung nach ganz gut die Massen erreichen kann. Jo, gut. Für wenn ihr sowieso schon einen Flyer schreibt, hebt ihr da nochmal einmal kurz die Hand bei der Bundes-PR, dass die Bescheid wissen und man das eventuell dann eben auch mal zusammen macht für alle? Werden wir sehr gerne tun. Wenn es nach uns ginge, würden wir eh alle viel mehr zusammen machen. Fabelhaft. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Okay. Es schreiben auch schon wieder Leute ganz fleißig ins Pad, so insgesamt Ideen und so weiter. Wer noch weitere Ideen hat, bitte gerne reinschreiben. Ich lasse mich dann auch nicht vom Hüpfen der Schrift irritieren. Gut, bei den bundesweiten Themenwochen steht noch keine Info von anderen AGs zu weiteren Themen. Ich fürchte auch, Michael, dass das wahrscheinlich auch zurückgestellt wird, einfach bis wir mit den UUs durch sind. Was sagst du? Die Befürchtung oder die Einschätzung teile ich. Okay, dann machen wir da nach dem UU-Sack zu wieder Dampf, ne? Genau. Damit wären wir beim Bundestagswahlkampf und somit bei Jürgen. Dein Mikro, Jürgen. Ja, danke schön. Als erstes natürlich auch Unterschriften sammeln. Da habe ich eine Tabelle erstellt, die ja schon bekannt ist und die eigentlich auch schon oft genug erklärt worden ist. Es geht einfach darum, dass wenn gesammelt wird, dass wir wirklich versuchen, optimal so zu sammeln, dass jede gesammelte Unterschrift auch den größten Mehrwert bringt. Das geht einfach danach, wenn wir die größeren Länder voll sammeln. Wenn man sich die Tabelle anguckt, da gibt es auch eine Prioritätenliste, die so ein bisschen auch einbezieht, was bisher gesammelt wurde. Niedersachsen, Gratulation, hat er eigentlich jetzt gerade erstmal so spät eingetragen. Normalerweise müsste ich euch ein bisschen nach hinten stufen, da wie das jetzt aussieht, ihr das alleine schafft. Aber es bleibt einfach erstmal so. Ich denke nur, es ist für jeden klar, es macht einfach mehr Sinn, 200 Unterschriften in Nordrhein-Westfalen zu sammeln, als, auch wenn es sich jetzt blöd anhört, als 200 in Bremen. Ist so, weil in Nordrhein-Westfalen können wir 25% der Bevölkerung erreichen, in Bremen 1%. Dann haben wir gesagt, Piraten, die Zeit und Lust haben, in anderen LVs zu sammeln, sollen, wenn dies möglich ist, diese Tabelle beherzigen. Oder falls Sie es jetzt wirklich nicht wissen, wo macht es Sinn, wo gibt es Leute, die sich freuen darüber, einfach bei der Wahlorga melden. Wir werden das dann weiterleiten und werden dann auch die Sachen wie mit Fahrtkosten und solche Sachen mit dem zuständigen Landesverband relativ schnell klären. Also die großen Landesverbände sind alle bereit, Nordrhein-Westfalen weiß ich nicht, sind alle bereit, da wohl Fahrtkosten zu erstatten und auch für Übernachtungsmöglichkeiten zu sorgen. Dann habe ich nochmal das Protokoll unserer letzten Sitzung reingesetzt, das aber auch schon auf den Listen rumgegangen ist, wo man eigentlich ganz klar sehen kann, wo es immer klemmt. Das ist ganz einfach die Sachen der Verantwortlichen. Es sind also viel zu viele Sachen auf viel zu wenig Schultern. Und wenn da mal ein Tag oder zwei, sei es persönlich, sei es krankheitsbedingt, sei es auch arbeitsbedingt, Personen ausfallen, wird das gleich schwierig, dass Termine eingehalten werden. Schreibe ich jetzt einfach nochmal, habe ich geschrieben, leider wenig Beteiligung an der Tinder-Aktion, wobei ich auch, aber das ist meine persönliche Meinung, sagen muss, dass es eine etwas spezielle Aktion ist. Aber trotz allem, lest es euch nochmal durch, vielleicht hat ja der eine oder andere Direktkandidat noch Lust, das mal zu nutzen. Ist ja auch schon länger bekannt. Dann hatten wir eine Meinungsumfrage sowohl bei Kandidaten als auch bei den Ländern, bei den LVs, für einen stärkeren digitalen Wahlkampf. Da war die Diskussion, weil man, glaube ich, das nicht ganz genau gelesen hatte, es sollte nicht nur ein digitaler Wahlkampf sein, sondern da hatten wir reingeschrieben, einen der besten digitalen Wahlkämpfe, die wir bisher gemacht hätten, oder einen der größten. Das muss aber noch komplett ausgearbeitet werden. Der vorläufige Tenor ist einfach, es wird nicht gänzlich ohne Plakate geben, es wird auch Plakate geben, aber nicht so viele Motive. Und was dann an Plakaten bestellt wird, bleibt ja den einzelnen Gliederungen vorbehalten. Dann auch ganz klar muss noch besser ausgearbeitet werden, was ist überhaupt digitaler Wahlkampf, was für Möglichkeiten haben wir, was für Ressourcen haben wir, wo wir auch bei dem nächsten Thema sind, weil wenn die Zustimmung nur kam, weil keine Ressourcen vorhanden sind, um Plakate auszuhängen, dann wird es auch mit dem digitalen Wahlkampf nichts, weil auch ein digitaler Wahlkampf ist Arbeit, braucht Zeit und ist nicht so von heute auf morgen einfach zu machen. Da müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Ja, dann habe ich noch, ich kann das jetzt vorlesen oder willst du selber vorlesen, Michael? Na, ich glaube, du meinst mich. Der Wahlbriefsteller sind ja immer noch mein Ding. Thomas, sorry. Ich fange jetzt langsam schon wieder an, selber das Programm zu wälzen und Anfragen auszufüllen, weil offensichtlich da momentan keine Priorität gesetzt oder gesehen wird bei den Leuten, die ja nun alle im Unterschriftensammeln sind, kann ich einerseits auch nachvollziehen, aber da nehmen diejenigen, die uns Anfragen gestellt haben, keine Rücksicht drauf. Wenn es da ist, 30.06., dann ist das 30.06. und nicht 20.07. Aber okay, das ist ein Problem, das muss ich lösen. Aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, gleich mal darauf hinzuweisen, dass ich doch bitte nicht Niedersachsen dafür bestraft sehen möchte, dass es tatsächlich anders als andere schon frühzeitig angefangen hat, Unterschriften zu sammeln. Dass das bei uns ein Selbstläufer wird, das sehe ich noch lange nicht. Das sehe ich frühestens am 16.07., wenn der Posteingang da war. Und insofern, wer nach Niedersachsen kommt, der darf auch gerne jeden, dem der in die Finger läuft oder der ihm in die Finger läuft, ein Unterschriftenformular vorhalten. Ja, das dazu. Ja, Michael, ihr seid auch nicht zurückgestuft in der Priorität, sondern Thomas, ganz hoch. Ich bin Thomas, Thomas. Ich weiß nicht, warum ich Michael auf dem Zaun habe, wenn ich das einmal habe. Mein Name ist Jeff. Ja, genau. Dann oben zur Astrid. Ja, natürlich ist auch Staatstrojaner DLG und auch das NetzDG in der Wahlkampf Orga ein Thema. Zum Staatstrojaner wird gerade was ausgearbeitet, was wir da aber jetzt schon wieder auf Schwierigkeiten stößt, weil so wie es ausgearbeitet wurde, hätte es wieder von der Piratenpartei relativ viel Mut verlangt, was zu machen. Und vielleicht auch mal das eine oder andere über sich ergehen zu lassen. Es wird dazu in den nächsten, ich hoffe in den nächsten 2-3 Tagen, spätestens nach dem Mittwoch ein kurzes Schreiben geben und dann kann jeder gucken, ob er sich dran beteiligt oder ob er sich nicht dran beteiligt. Es wird eine Aktion geben. Wir haben ganz klar festgestellt, es hat keinen Sinn, zu irgendwelchen Demos aufzurufen. Wenn da zwischen 55 Leute erscheinen, wird das nicht die Wirkung haben, die wir uns wünschen. Was man machen könnte langfristig, vielleicht auch noch vor dem Wahlkampf, haben wir mal überlegt, mit mehreren Organisationen vielleicht doch mal noch zu größeren Demos auszurufen. Da muss man einfach gucken, wie sehr da der Beteiligungswille da ist. Auf jeden Fall wird es versucht. Ja, okay, vielen Dank. Ich habe 2 Wortmeldungen, eine von Michael Berndt und eine von Danny. Fangen wir mit Michael an. Ja, Jürgen, du hast mich ja jetzt mehrfach angesprochen. Zur Unterschriftensammlung. Also es bringt uns nicht weiter, wenn jeder Landesverband, der noch nicht durch ist, sagt, ja, aber wir müssten eigentlich auch Hilfe bekommen und so weiter. Also so sollten wir jetzt nicht vorgehen. NRW kann ich überhaupt nicht verstehen. Die haben sich bewusst entschieden, relativ spät anzufangen. Wenn ich mich richtig erinnere, haben sie 50 Direktkandidaten. Die können kein Problem haben. Ich weiß es nicht. Masch, du kannst gern gleich was dazu sagen. So, also wir müssen wirklich gucken, welche Landesverbände sind personell einfach zu schlecht besetzt und brauchen Hilfe. Und da vermute ich eher, Rheinland-Pfalz kann die gebrauchen, Saarland sicherlich, Bremen auch. Ich hoffe, Alexander kommt, weil da wollen wir auch helfen. Und es gibt noch einige andere da. Die mitgliederstarken Verbände mit relativ viel Direktkandidaten, die müssen das einfach selbst wuppen. Jo, Alex ist da und ich denke, dann weiter unten wird er durchaus was dazu sagen. Danny. Da sollte man sich auch entmuten. Guten Abend. Auch zur Unterschriftensammlung. Gibt es eine Art von Fahrplan? Ich habe gesehen, ihr habt das jetzt priorisiert, aber könnten wir vielleicht sowas machen, was wir früher gemacht haben, dass wir feste Termine angeben und sagen, zum Beispiel, nächstes Wochenende wird in Niedersachsen gesammelt, dabei werden sein Bundesvorstand XY, Kandidat XY, bitte kommt zahlreich, der und der kommt aus dem Landesverband, da habt ihr eine Mitfahrgelegenheit. Weil wenn du die Leute so auf eine Liste drauf haust und sagst, guck mal da selber und find's heraus und mach dir dann einen Weg dahin, ist das sehr, sehr, sehr viel eine höhere Hürde für den einzelnen Piraten, da jetzt loszulegen. Wenn du aber sagst, hier schau, dein Vorsitzender und was weiß ich wer kommt da auch und hilft mit beim Sammeln, und du kannst auch mit dem Auto mitfahren, dann ist das sehr viel einladender. Ist da irgendwas in die Richtung in Überlegung bis zum Terminende? Meines Wissens nach ist das in den Landesverbänden jetzt so nicht. Was ist im Bund, Jürgen? Da zurzeit die Personen, die frei sind zum Sammeln, an einer Hand abgezählt werden können und die eigentlich wissen, wo sie hinfahren. Haben wir das noch nicht geplant? Sollte es jetzt wirklich so sein, dass in der nächsten Woche ein, zwei Landesverbände voll sind, sodass die sagen, hey, wir haben mit einem Schlag 20 Leute, dann müssen wir uns auf jeden Fall was anderes einfallen lassen. Das ist auch so schon angesprochen worden. Nicht so dezidiert, wie Danny das gerade gesagt hat, aber wir haben uns das überlegt. Aber wenn man jetzt mal ehrlich über die Listen guckt, ja, man muss auch realistisch sein. Das ist das Gleiche, was ich auch Michael Berndt noch sage. Nein, es soll nicht dazu sein. Es ist einfach eine mathematisch-logische Liste ohne Emotionen, ohne irgendwelche Sachen. Mehr ist das nicht. Ich gebe dir vollkommen recht, dass es Landesverbände gibt, die nur 2000 Unterschriften sammeln müssen und 4000 Mitglieder haben und dass es Landesverbände gibt, die 2000 Unterschriften sammeln müssen oder 1931 sammeln müssen und keine 36 Mitglieder haben. Also das ist ein Unterschied, das sehen wir auch. Aber es geht jetzt einfach mal darum, rein mathematisch zu sagen, so wäre es optimal. Okay, vielen Dank. Ich habe eine Wortmeldung von Masch. Ja, herzlichen Dank. Der Jürgen hatte eben NRW angesprochen, von dem er jetzt noch nicht wisse, wie das ist mit einem möglichen Reisekostenbudget. Wir haben da tatsächlich weder darüber gesprochen noch eine Entscheidung getroffen, aber ich weiß, dass wir das in den Vorgang gegangenen Landtagswahlen immer gemacht haben, um eben die anderen Landesverbände zu unterstützen. Und meines Wissens ist da noch Budget offen. Ich habe eben mal angeregt, dass wir dieses noch offene Budget, dessen Höhe ich jetzt aber nicht kenne, genau für diesen Zweck zur Verfügung stellen, Jürgen. Ich hoffe, das hört sich ein bisschen ganz gut an. Zu den Direktkandidaten beziehungsweise der Leichtigkeit des UU-Sammelns in NRW. Wir haben sogar 64 Wahlkreise. Aktuell haben wir knappe 40 Direktkandidaten gewählt, nicht unbedingt auch schon gemeldet, sodass nicht überall schon UU-Formulare zur Verfügung stehen. Und die Einschätzung, dass mit 50 Direktkandidaten beziehungsweise mit den Mannschaften, die dann für die Direktkandidaten sammeln und natürlich auch die Landeslisten UUs mitsammeln können, wäre das alles ein leichtes, habe ich auch so gesehen, zeigt sich im Moment aber leider nicht so. Ich bin der schweren Hoffnung, dass noch ganz viel in der Pipeline ist, was noch nicht an die Landesgeschäftsstelle gemeldet ist, sodass wir doch deutlich vor dem 17.07. die notwendige Zahl voll haben werden. Notwendig sind für mich definitiv 2200 plus Unterstützerunterschriften, damit wir irgendwelche Ausfälle kompensieren können. Und ja, dann helfen wir gerne auch in anderen Landesverbänden und natürlich helfen jetzt auch schon Leute, die aus anderen Gründen in anderen Landesverbänden sind und Zeit haben. Okay, vielen Dank. Ich gehe dann jetzt erstmal weiter. Eine extensivere Diskussion dazu vielleicht am Ende. Jetzt würde ich ganz gerne erstmal so ein bisschen zusehen, dass wir durchkommen. Piratenradio tut Dinge, junge Piraten tagen gerade. Das ist sehr schön. Damit wären wir bei den Polgef-Berichten und hier beim Bund. Alex. Guten Abend. Bin ich zu verstehen? Aber ja, klar und deutlich. Gut, wenn ich mal nicht am Mikro bin, dann teile ich das mit, weil ich eben noch kein Feierabend habe. Wir haben etwa einige Ausfälle auf der Arbeit. Gut, Bufo Orgafu ist eingetragen. Wir sammeln eigentlich in erster Linie fleißig Unterstützungsunterschriften hier in Bremerhaven. Ja, kommunalpolitisch ist es einige auf der Treppe und Vorbereitung auf die Klausurtagung des Bundesvorstands am Wochenende. Es ist nicht so, dass wir als Bundesvorstand keine Lust haben oder nichts zu tun haben. Es ist halt einfach viel. Was ich ansprechen möchte, das kommt später unter Bremen wegen der PM, die vom Bremer Landesvorstand, ich weiß nicht, ob das jetzt der Landesvorstand war oder Erich an sich, aber da werde ich unter Bremen was zu sagen, so meine 5 Cent dazu. Okay. Dass Christos aus privaten Gründen heute nicht da ist, hast du schon gesagt, ne? Habe ich ins Bett getragen, genau. Christos lässt sich aus privaten Gründen entschuldigen, der hat privat einiges um die Ohren. Alles klar. Gut, vielen Dank. Habt ihr Fragen an Alex? Das hört sich nicht so an. Dann hätten wir heute eine sehr sympathische Vertretung für den Michael Knödler, nämlich Olli Burkhardsmeier. Ach, du bist ganz allerliebst. Dankeschön. Ja, ich vertrete den Michi. Der ist anderweitig beschäftigt. In Baden-Württemberg haben wir zum einen alle Voraussicht nach unsere eigenen Unterschriften jetzt seit 2 Wochen ungefähr voll. Die sind allerdings teilweise noch am Bestätigen. Wir haben Unterstützerunterschriften gesammelt letztes Wochenende in Ludwigshafen, glaube ich, und in München und in noch irgendwo in Bayern. Werden dieses Wochenende Unterstützerunterschriften sammeln beim CSD in Saarbrücken und aller Voraussicht nach in Darmstadt in Hessen. Ansonsten haben wir das Bundestagswahldesign auf unsere Piratenpartei BW.de-Seite gepackt und wir haben ein Gewinnspiel. Wir verlosen anonyme SIM-Karten noch bis zum 30. Juni. Wir haben eine BGE-Tour mit Sebolino am 6.7., für die wir seit heute endlich auch plakatieren dürfen. Da sind die ersten Leute gerade am Plakatieren. Dann haben wir Ende Juli den CSD in Stuttgart und im Mitte August eine Veranstaltung in Stuttgart zum Thema Was darf die Polizei mit Falk und Joachim, sind beides Piraten und Juristen. Ja, vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zum Thema UU-Sammeln. Es sind noch knapp 3 Wochen und es wird nicht jeden Tag schönes Wetter haben. Und die 5 Mann hier aus größtenteils aus Stuttgart, die gerne überall helfen, sind halt auch nur 5 Mann. Okay, gut. Vielen Dank an dich. Habt ihr Fragen? Gut, dann gehen wir weiter nach Bayern. Das bin dann ich. Ja, hier werden Unterschriften gesammelt wie die wilde Jagd. Wir sind mehr oder weniger auf der Zielgeraden. Es fehlen aber immer noch rund 300. Deswegen haben wir nochmal einen wohlformulierten Newsletter verschickt, um unsere Mitglieder aufzurütteln. Und die Aktivitäten, die nichts mit dem UU-Sammeln zu tun haben, haben wir jetzt im Moment zurückgestellt, bis das wirklich durch und in trockenen Tüchern ist. Gibt's dazu Fragen? Und das ist schön. Damit wären wir in Berlin. FJ, mach's kurz. Ja, ganz kurz. Ihr seht die vielen Veranstaltungen, die wir dieses Wochenende haben. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, an dem Wochenende, sagen wir mal, 500. Aber auch schon höhere Zahlen gehört, Unterschriften draufzulegen. Und wir wissen alle auch eben, es muss jetzt sein. Ich möchte hier nochmal auch ein bisschen anregen, also die Tabelle ist gut, ist mathematisch, ja. Man muss natürlich auch ein bisschen gewichten mit Umfragewerten, die man lokal hat, die sind ja hier auch nicht schlecht. Aber wir hoffen auch, dass wir einfach am Ende vielleicht dann nochmal dabei sind, wenn alle anderen Prioritäten 1 bis 5 durch sind. Und da würde ich ganz gern einen Vorschlag noch anbringen. Macht zur Beglaubigung der Unterschriften Termine aus am 17.07. notfalls. Wir haben das hier gemacht und gesagt, wir kommen früh um 8 in dem Bezirksamt XYZ noch mit so und so viel Unterschriften vorbei. Zum Beispiel 300 hat uns ein Bezirksamt zugestanden. Dann beglaubigen die noch bis 14 Uhr und wir können die dann bis 18 Uhr noch abgeben. Also sowas sollte man einfach vorher klären, dann kann man da auf den letzten Drücker vielleicht das Nötige noch reißen, was dann, ja, wir haben im Moment auch eine Quote von 400 Bestätigten bei 480, also so 20% Ausschuss. Okay, dankeschön. Habt ihr dazu Fragen? Anmerkung. Ja, sprich. Okay, der Erfahrung nach steigt die Quote, die ungültig ist. Insbesondere dort, wo wir Großstädte haben, und das ist ja in Berlin mal der Fall. Lasst zwischendurch bestätigen. Gehört nicht mit 300 hin und kommt dann nachher mit 130 zurück, sondern bringt alle 3 Tage eure gesammelten Unterschriften, lasst die abgeben, denn die anderen warten auch nicht. Ja, also das läuft. Wie gesagt, unsere Generalsekretärin, die Therese, hatte jetzt eben schon mal 480 abgegeben. Von denen hatten wir 400 gültige. Das wollte ich nur berichten. Wir haben ja schon fast 900 oder über 900 auch jetzt gesammelt. Aber wir sind da dran. Das wird jetzt regelmäßig packenweise abgegeben. Das ist also so eine absolute Backup-Lösung, auch am Montag noch abgeben zu können. Und ich glaube, da wäre es ganz gut, wenn jemand glaubt, dass es nötig ist, das vorher zu vereinbaren und nicht dann probieren, noch auf guten Willen jemanden zu finden, der die schnell beglaubigt. Okay. Gut, gibt es weitere Fragen? Das hört sich nicht so an. Damit wären wir bei Brandenburg. Da haben wir ebenfalls eine charmante Vertretung heute da in Thomas Gaul. Ja, danke für die Einladung, die Einleitung. Natürlich allgemeine Informationen, Direktkandidatensammlung läuft also weiter. Wir haben einige dabei, da wird es ein bisschen schwierig werden, aber wir hoffen da immer noch das Beste. Das Spannende, was jetzt gelaufen ist, wir hatten jetzt also sehr kurzfristig gerade mitgekriegt, dass am vergangenen Wochen eine Musikveranstaltung stattgefunden hat, die nennt sich irgendwie Pax Terra Musica in Niedergörsdorf, das ist Jüterburg die Ecke. Also das ist sehr spannend, soll angeblich unterstützt sein von den Piraten und ist auch wunderbar mit einem Parteilogo verlinkt. Irgendwo hängt auch ein Foto einer netten Dame mit Piratenhintergrund. Bloß weiß er irgendwie weder die Bundesebene noch der Werbelandesverband etwas davon. Und spannenderweise, das ist eine Veranstaltung, die die Piratenpartei, glaube ich, nie unterstützen würde, weil den Unterstützerkreis um Verschwörungstheoretiker als auch diese komischen Reißputzis, das ist, glaube ich, nicht unsere Kommunikationsebene. Wir sind da gerade ein bisschen in der Prüfung, was da wirklich gerade abgeht. Okay, vielen Dank. Ich habe eine Wortmeldung von Michael Berndt. Ja, kurze Nachfrage. Ihr habt ja eure Landesliste zurückgezogen. Was bedeutet das für die Wahlzettel und die Direktkandidaten? Steht da überhaupt Piratenpartei auf dem Wahlzettel oder treten die als freie Kandidaten an? Nein, die sind als Piraten dabei. Du weißt, das ist einheitlich geregelt. Die Stimmzettel sind einheitlich, auch nach Landesliste. Die werden dann entsprechend an irgendeiner Stelle dann landen, wo auch immer das jetzt sein wird. Aber die stehen als Piraten drauf. Bloß eben nur mit der Erststimme. Thomas, also da bitte ich dich doch nochmal mit der Landeswahlleitung Kontakt aufzunehmen. Du hast da ein Feld A und ein Feld B. Kannst du zweimal unterschreiben für Direktkandidaten. Die erste Unterschrift ist für den Direktkandidaten der Partei und die zweite Unterschrift, und da steht da explizit, kommt zum Tragen. Ja, kommt zum Tragen. Warte, ja, lass mich bitte ausreden. Entschuldigung, das ist schon geklärt. Wir treten als Piratenbord an, als Direktkandidat. Das ist im Vorwege geklärt gewesen. Okay. Ja, noch weitere Fragen und Anmerkungen? Damit wären wir bei Bremen. Alex. Ja, Bremen. Ich habe es eingetragen. Also es sammeln die, die aktiv sind, fleißig Unterstützungsunterschriften und die reißen sich wirklich den Arsch auf, sowohl in Bremen wie auch hier in Bremerhaven. Das ist allerdings schwierig, weil wenn die Manpower fehlt, also Infostände ist schwierig zu organisieren momentan, weil die alle irgendwie auch beruflich eingebunden sind. Das ist momentan einfach scheiße. Die PM auf der Homepage, die Erich geschrieben hat, ist zwar aus meiner Sicht verständlich, aber ich finde sie unglücklich. Zeigt aber auch sehr gut das Dilemma, auf in dem wir stecken. Das heißt, selbst unsere eigenen Mitglieder sind anscheinend nicht in der Lage, die Unterstützungsunterschrift abzugeben. Dazu kommt noch, was mir in Bremerhaven zum Beispiel vorgekommen ist, dass mich eine Bekannte angesprochen hat und sagte, da war jemand, der kennt dich, der ist mit dir befreundet, der sammelt Unterstützungsunterschriften. Ich habe bei ihm unterschrieben. Ich habe den Menschen beschreiben lassen, ja, sie hat jetzt für die NPD unterschrieben und kann natürlich nicht mehr für uns unterschreiben. Das ist natürlich scheiße. Ich habe ihr jetzt empfohlen, sie soll auch nochmal für die AfD unterschreiben, dann ist alles wieder gut. Aber man muss echt, es ist nicht leicht. Also hier wird wirklich um jede Unterstützungsunterschrift gekämpft in Bremen und Bremerhaven, zumindest in Bremerhaven. In Bremen denke ich auch. Ich kann leider auch momentan nicht sagen, wie viele von den gesammelten Unterschriften bereits bestätigt wurden oder wie viele insgesamt gesammelt wurden, weil ich keine Übersichtsseite des Landesverbandes gefunden habe. Aus Bremerhaven kann ich es auch noch nicht konkret sagen. Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Wortmeldungen. Erst Michael Berndt, danach Oliver. Ja, du hast eine E-Mail von mir vorliegen. Ich möchte gerne die Kontaktdaten haben, wer das organisiert mit den Unterschriften, weil Annette und ich da gerne Bremen auch unterstützen. Das Zweite, was du gesagt hast, ist natürlich nicht akzeptabel, weil es gibt Leute, die wollen unterstützen, aber die wollen es da tun, wo es wirklich notwendig und sinnvoll ist. Und bei euch wäre es schon sinnvoll, weil ihr ja relativ wenig mit, ich glaube, 458 braucht und 750.000 Einwohner habt. Also die Relation ist besser als in einigen anderen Landesverbänden. Aber du weißt doch im Prinzip, wer sammelt. Du kannst die Leute doch mal durchtelefonieren, dass man ein halbwegs klares Bild hat. Ich verstehe es nicht, dass wir diese Informationen einfach nicht kriegen. Aber nochmal die Bitte, schick mir mal die Kontaktdaten, weil wir wollen ja gerne helfen. Ich bin ja hier bei mir durch und wir helfen auch in Niedersachsen und so weiter. Aber ein paar Infos brauchen wir einfach. Okay, gehe ich direkt auf ein. Ich schaue gleich die E-Mails parallel dazu. Ja, ich habe deine E-Mail. Ich schicke dir gleich die Kontaktdaten. Das organisiert alles Erich, soweit ich weiß, zusammen mit dem 1V. Ich schicke dir die Kontaktdaten gleich zu. Okay. Vielen Dank. Dann habe ich jetzt noch Oliver und Thomas. Jungs, macht's kurz. Ich mach's kurz. Ich hätte eine Frage. Bremen, da gibt's so einen Eintrag bei euch auf der Webseite. Der war bis vor ein paar Tagen noch zu oberst. Wäre es nicht denkbar, dass man den entfernt? Ich nehme an, ihr wisst, welchen ich meine. Das war der, den ich gerade angesprochen habe, ja. Das war dieser Beitrag von Erik. Ich habe es satt, um eure Unterstützungsunterschriften zu betteln. Genau. Ich finde den sehr unglücklich. Wie gesagt, es ist verständlich, aber ich hätte es, also wir im Bremerhaven hätten es nicht gemacht, muss man dazu sagen. Ich will Erich jetzt nicht in den Rücken fallen, aber wir hätten es nicht gemacht. Auch wenn es verständlich ist. Ja, da müsste man vermutlich auch mit anderen Leuten diskutieren. Thomas? Ja, Alex, wir kommen in der Realität die Erfahrung, dass die Basis ausgesprochen, na, ich sag mal, bequem ist. Die haben wir, glaube ich, alle schon gemacht und das ist beim besten Willen kein Grund, um ein Rent ganz öffentlich zu machen. Ich meine, wir haben es auch auf die Mailingliste geschrieben, die liest sowieso kein Arsch. Aber das alles ist letztendlich alles andere als förderlich, sowas. Ja, ich werde das Feedback hier auch nochmal aufnehmen und werde es nochmal auf die Bremer Mailingliste schreiben und darum beten, dass aus dem Team Paul Gifterung gebeten wird, doch diesen Blogbeitrag bitte zu entfernen von der Webseite. Ja, das ist eine sehr schöne Idee und eine gute Lösung. Gut, für Hamburg steht heute jetzt nichts drin. Das ist auch verständlich. Die rotieren wahrscheinlich um ihren G20-Gipfel. Die Infos dazu gibt's dann mit ziemlicher Sicherheit beim Hamburger Vorstand. Damit wären wir in Hessen. Michael! Warte mal. Also irgendjemand aus Hamburg, der muss doch hier in dieser Runde sein. Hamburg bettelt darum, dass am 2. und am 8. Leute auftauchen und sie unterstützen. Und dann kann es nicht angehen, dass hier in dieser Runde dann keiner ist, der für Fragen zur Verfügung steht, der in irgendeiner Form für die Koordination zur Verfügung steht oder anderes. Das geht einfach Thomas, nicht. Thomas, die haben bedauerlicherweise gleichzeitig mit unserer Sitzung Stammtisch und sind deswegen üblicherweise verhindert. Wenn was Wichtiges ist, schreiben sie es ins Pad, aber es ist halt doch ziemlich, ziemlich schwierig für die Hamburger dann dienstagabends von 20 bis 21 Uhr hier zu sein. Das werden wir so einfach akzeptieren müssen. Gut, ich gehe deswegen. Okay, der passt doch nicht nach Hamburg. Ich gehe trotzdem jetzt weiter nach Hessen. Ja, also bei uns läuft am kommenden Wochenende in Darmstadt das Heinerfest über 5 Tage eine Riesenoption zu sammeln. Da kriegen wir auch, glaube ich, Unterstützung aus anderen Ländern. Ich bin in der Organisation ein bisschen raus. Das übernimmt der Direktkandidat in Darmstadt, der Björn, und noch ein zweiter bei uns aus dem KV. Ansonsten läuft die Dokumentation bei uns ein bisschen schleppend an aus einigen KVs, deswegen kann ich den aktuellen Stand nicht sagen. Sieht aber recht gut aus, auch wenn wir jetzt am Wochenende dann nochmal sammeln. Ansonsten laufen wir jetzt noch die Vorbereitung für die Landtagswahl 18, die dann im September nächsten Jahres kommt. Die laufen so langsam an, aber ansonsten sind wir, wie gesagt, auch nochmal Unterschriften sammeln. Mehr gibt es aus Hessen im Moment auch nicht zu berichten, Gravierendes zu berichten. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen? Das hört sich auch nicht so an. Ist denn jemand aus Mecklenburg-Vorpommern anwesend? Nein, ist nicht. Oliver? Sorry, danke. Nach Hessen wegen dem Heinerfest. Seid ihr sicher, dass man da sammeln darf? Weil wir sind jetzt neulich von 2 Festen weggeschickt worden. Bis jetzt spricht nichts dagegen. Also ich habe nichts Negatives gehört. Und wenn man da einfach rumläuft und die Leute anquatscht, wir machen ja keinen festen Stand, so wie ich das mitgekriegt habe, da sollte eigentlich kein Problem sein. Da sind die Darmstädter recht locker. Okay. Wie gesagt, wir sind von 2 Festen weggeschickt worden, also verlasst euch nicht allzu sehr drauf, dass das klappt. Ja. Björn, du musst Geld nachwerfen und als nächster ist Michael Bernd dran. Wortmeldungen bitte ins Pad. Ja, nur ganz kurz die Bitte, wenn jemand Kontaktdaten zu Dennis Kliwe hat in Mecklenburg-Vorpommern, bitte mir eine kurze Mail machen. Weil ich habe dir doch gerade auch im Blick. Eine geschickt. Ja, die Wiki-Seite. Aber, ja, auf der Wiki-Seite steht seine Telefonnummer und seine Mailadresse. Wenn die aktuell ist, sorry. Ja, ich gehe mal davon aus. Wenn nicht, hast du halt jemand anders am Telefon. Aber das merkst du dann, ja. Aber es müsste eigentlich noch aktuell sein. Danny, ganz, ganz kurz bitte. Wenn ihr auf Veranstaltungsgeländen sammeln wollt, dann klärt das bitte am besten mit den Veranstaltern jeweils im Einzelfall vorher ab. Auf öffentlichem Gelände davor und darum ist ja kein Problem. Aber wenn ihr aufs Veranstaltungsgelände wollt, bitte einfach vorher abklären, damit ihr eben nicht weggeschickt werdet. Okay, vielen Dank für den Hinweis. Gut, Mecklenburg-Vorpommern tut Dinge. Und nur weil die Frage im Pet-Chat steht, ja, es war durchaus schon mal jemand aus MacPom da. Damit wären wir bei Niedersachsen. Auch hier ist heute wieder eine ausgesprochen charmante Vertretung für den Polgef da, nämlich Thomas Gansko. Bitteschön. Ach, Astrid, wenn du wüsstest. Nun ja. Ja, es läuft erstaunlicherweise wohl doch ein wenig besser als von mir prophezeit. Aber wie gesagt, wir sind auch noch lange nicht durch. Was man so aus den KVs hört, wo DKs sind, es ist viel Schatten und sehr wenig Licht. Das Licht sind 2 DKs, die durch sind mit ihren 200 bestätigten Unterschriften, 24 und 47. Ich werde mal sehen, dass ich meine fehlenden 10 dann morgen auch noch zusammensammle. Ansonsten haben wir hier rund 200 Unterschriften in der LGS liegen, die ins Land raus müssen. Da empfiehlt es sich schlichtweg, mal so langsam in jedem Dorf sich eine Kontaktmail zu suchen und mal nachzufragen, bis wann die Formulare da sein müssen, damit sie auch noch rechtzeitig zurückkommen. Ich bin hier tatsächlich auf jemanden getroffen, der hat gesagt, ja, schick mal los, wann du willst, aber musst bis zum 30. hier sein. Ab da bin ich dann 2 Wochen in Urlaub. Also wer was für ein Bückeburg hat, sollte es ganz schnell losschicken. Gut, und dann haben wir ja auch noch so nette Bescheinigungsstellen, die sagen, oh, da weiß ich doch gar nicht, ob die Unterschrift echt ist. Da warte ich jetzt mal ab, bis mir die Meldebehörde eine Vergleichsunterschrift liefert. Das sind so Sachen, da schalte ich dann immer gleich die Landeswahlleitung ein und die kümmert sich dann. Es hilft immer, einen guten Draht zu gehen zu haben. Fertig. Vielen Dank. Habt ihr Fragen? Damit wären wir dann in Nordrhein-Westfalen. Masch, ich hab's geschafft. Ja, Astrid. Super. Herzlichen Dank. Ich habe auch gar nicht viel zu sagen. Natürlich auch bei uns sind die Unterstützungsunterschriften erste Priorität. Dokumentiert haben wir zurzeit 14% bestätigte, 34% nicht bestätigte, die vorliegen. Ich glaube, wir haben im Vorlauf aber durchaus mehr, die in den nächsten Tagen zur LGS kommen werden. Bestätigte wie auch unbestätigte, weil wir in der LGS die Unterstützungsunterschriften, ihr wisst, was ich meine, Formulare, die die Piraten von Bürgern, die aus fremden Städten sind, gesammelt haben. Also die gehen dann zur LGS, um von dort aus gemanagt zu werden, damit die nicht verloren gehen. Am vergangenen Sonntag waren auch einige NRW-Piraten bei der Menschenkette gegen Atomkraft in Belgien dabei. Das fand ich sehr charmant, weil wir das gar nicht so richtig beworben haben, Piraten intern. Und dennoch war eine nicht kleine Zahl von Piraten am Start. Das hat mich sehr gefreut. Am kommenden Wochenende startet in Düsseldorf die Tour de France. Ihr wisst das sicher alle. Und da hat es tatsächlich ein Düsseldorfer Pirat geschafft, uns dazu aufzurufen, alle nach Düsseldorf zu kommen, um Unterstützungsunterschriften zu sammeln. Was natürlich der völlig richtige Aufruf ist. Ich hoffe, dem folgen auch viele. Also große Menschenmengen und da gibt es hoffentlich viel Potenzial, Menschen in gelockerter Stimmung anzusprechen, die aber da stehen und nicht groß hin und her wollen, keine Eile haben, weil sie halt auf auf die Tour warten, dass sie vielleicht bereit sind, uns zu unterstützen und zu unterschreiben. Damit bin ich schon durch. Okay, ich danke dir. Habt ihr Fragen an Masch? Deadline für den Eingang von fremden Unterschriften bei eurer LGS? ASAP. Also wir haben tatsächlich diesbezüglich keine feste Deadline genannt oder eingerichtet. Wir haben aber darauf hingewiesen, dass für hin und her zu den jeweiligen Orten, da haben wir an einigen Orten tatsächlich Piraten, die das dann erledigen. Andere Orte haben wir, müssen wir dann postalisch machen. Und damit ist klar, dass das der 5.7. ungefähr sein müsste als Deadline. Aber alles, was danach kommt, wollen wir nicht verwerfen, sondern möglichst auch noch verwenden. Wenn wir die 2000 locker überschritten haben, werden bestätigt, dann sparen wir uns den Fu. Jo, und ich drücke jetzt auf die Tube. Wir haben nämlich nur noch eine Viertelstunde. Jürgen. Ja, klar, bei uns auf Prioritäten, Unterschriften Prio 1. Erst über knapp über 50% gesammelt, sammeln einfach bei uns zu wenig Personen und dann sammeln noch die Personen, die eigentlich wirklich nur am Wochenende Zeit haben oder abends mal eine Stunde. Wir haben nochmal ein Schreiben an alle Mitglieder rausgeschickt, dann das eben schon angesprochene Verweis von einem Platz. Da haben wir aber eine Beschwerde geschrieben an den Landes- und Kreiswahlleiter. Es ist nicht ganz so, wie hier erzählt wird. Es muss eigentlich, wenn es im öffentlichen Raum stattfindet, ein Fest, gibt es dieses sogenannte Bannmeile. Da muss man sich mal ein bisschen erkundigen. Das ist ganz selten, wird die ausgesprochen. Die Stadt Köln spricht sie mittlerweile, glaube ich, bei jedem Straßenfest aus. Die haben die, glaube ich, schon in ihrem Veranstaltungskatalog. Also man kann schon was dagegen machen. Inwieweit das natürlich irgendwann was bringt, kann ich nicht sagen. Es wird nur das bringen, dass der Landeswahlleiter die Kommunen dazu auffordert, da bitte Vorsicht walten zu lassen und die Demokratie zu unterstützen. Unsere Webseite hat auch schon neues Design, eigentlich relativ schnell nach dem Bundesdesign. So wie es bei uns aussieht, ist noch kein Direktkandidat durch, aber bei ein oder zwei bestehen Hoffnungen. Wir haben ja auch nicht ganz so viele. Dann wird bei uns auch gezielt, das danke nochmal nach Berlin hoch an den Franz Josef, der 7.7. Man kann, wenn das Wochenende vorher gesammelt wird, richtig, kann man den 17.7. wirklich noch nutzen zum Unterschriften, zum Beglaubigen lassen. Dazu empfiehlt sich, das haben wir auch im Landtagswahlkampf so gemacht, weil es bei uns ja da wirklich auch auf den letzten Tag ankam, empfiehlt sich vorher mit den Kreiswahlleitern oder den Wahlleitern, die bestätigen, zu reden und sagen wir mal zu, wir kommen noch, bei uns war es sogar so, dass für Direktkandidaten 2 Minuten vor 18 Uhr noch Stimmen beglaubigt wurden, so dass wir da noch Direktkandidaten durchbekommen haben. Also möglich ist das klar, aber ich bitte euch, das in großen Städten zu machen, also kleine Kommunen sind da nicht so. Jürgen? Jetzt ist er weg. Jürgen, wir hören dich nicht mehr. Aber ich denke, die Botschaft ist angekommen und ich gehe jetzt weiter zum Saarland. Thorsten, husch! Ja, eben. Unterschriften sammeln, bestätigen. Ich habe heute eine Hardcore-Tour gemacht, gehabt, 6 kleine Rathäuser selber abgeklappert, dann für ein paar Bestätigungen zu bekommen. Und ansonsten, wir hatten jetzt unsere konstituierende Sitzung des Landesvorstandes. In Zukunft wird hier die Sitzung hauptsächlich unser 1V Klaus Schummer übernehmen, der auch anwesend ist schon. CSD Saarlouis Lux haben wir jetzt am Wochenende, kommen ja dankenswerterweise auch Unterstützung aus Baden-Württemberg beim Sammeln. Wir haben uns so weit vorbereitet, dass wir, wenn wir auch nicht unbedingt direkt auf der Veranstaltung sammeln können, haben wir einen angemeldeten Infostand. Das heißt also, in dem Bereich, der nicht allzu weit weg ist, ist das Ganze dann sowieso problemlos möglich. Okay, vielen Dank. Gut, Sachsen-Anhalt hat nichts zu berichten. Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen tun ganz offensichtlich Dinge, denn ich sehe niemanden von dort. Damit wären wir bei den Themenbeauftragten. Gernot ist heute, so wie ich das sehe, auch nicht anwesend. Ich nehme an, er ist auf BGE-Tour. Damit wären wir bei der Energiepolitik. Michael, mach's kurz. Ja, mache ich auch gleich für Annette mit. Die ist heute beim Freundeskreis Uganda. Wir sind da ja in Projekte involviert. Lässt sich entschuldigen und schönen Gruß von ihr. Gut, wir sind natürlich auch mit dem Unterschriftensammeln hauptsächlich beschäftigt. Nichtsdestotrotz habe ich mal kurz eingetragen von der Jahreskonferenz des Rates für nachhaltige Entwicklung. Da waren wir, ich hatte das erzählt. Jetzt Videolinks, die sich eigentlich lohnen, sich mal anzuschauen. Einmal von Barbara Hendricks. Interessant ist auch, wie sie sich mit Kabinettskollegen auseinandersetzen muss. Also da erfährt man so unterschwellig denn auch mal, wie es in Berlin denn so läuft. Annette hat das letzte Mal schon darauf hingewiesen, auf einen Teil, eine Diskussion bei dieser Jahreskonferenz, wo es halt um nachhaltige Landwirtschaft ging, auch ein Vertreter von Bayer war. Das war auch schon sehr interessant, ihn mal zu hören mit seinen Nicht-Argumenten. Er wurde natürlich auch befragt zu der Fusion mit Monsanto. Vermutlich kauft Bayer Monsanto wegen der 1000 Patente, die sie haben, weniger wegen Glyphosat. Also auch das lohnt sich, sich mal anzuhören. Es wurde in dem Zuhörerraum dann auch entsprechend kommentiert, was er gesagt hat. Und ich hatte unten noch eingetragen bei Björn, Außensicherheitspolitik, weil Entwicklungspolitik haben wir ja im Moment nicht, einen Vortrag, den der Entwicklungsminister Müller gehalten hat bei dieser Jahreskonferenz. Kann man sich auch mal gut anhören, weil das sind die Argumente, die er jetzt vorbringt, die die NGOs teilweise seit 10 Jahren schon einfordern und worauf sie aufmerksam machen. Also deswegen habe ich auch geschrieben, es ist einfach Kreide gefressen jetzt für den Wahlkampf. Mit seinem Smartphone hat er sich dann auch blamiert. Wer ein bisschen Spaß haben will, kann sich ihn auch anhören. Danke. Ja, ich danke dir. So, dann haben wir hier jetzt Familie und damit Yoshi Bär, der Dinge tut. Nach der NRW-Wahl treffen wir uns wieder am Sonntag, den 2.7.2017 um 21 Uhr. Ich nehme an, es handelt sich hier um die AG Familienpolitik. Yoshi ist im Sprechenraum. Oh, wo steckt er denn? Yoshi, ich sah dich nicht, sprich. Yoshi, wieder raus. Ja, Yoshi sagt nichts, also machen wir jetzt einfach mal weiter. Datenschutz, Digitalisierung, Netzpolitik, Finanzen, Wirtschaft, jemand da? Die tun Dinge, aber Außen- und Sicherheitspolitik, jetzt gucken. Jetzt gucken wir einfach mal, ob Björns Mikro inzwischen funktioniert. Alles andere mache ich dann am Schluss, weil wir wirklich relativ spät dran sind. Und dann tatsächlich, ich möchte erstmal mit den Berichten durch. Okay. Nein, Björn, es funktioniert nicht. Ich lese es vor. Ankündigung, die öffentliche Sitzung ist am kommenden Donnerstag, dem 29. Juni 2017 um 20.30 Uhr. Anfertigung des Blogbeitrages zum Internationalen Tag zur Unterstützung der Folteropfer. Nachdem ich jetzt wirklich keine... Also im Prinzip nichts von dir richtig höre, Björn, lassen wir es, glaube ich, am besten dabei. Okay, damit wären wir bei Bildung, Forschung, Wissenschaft. Michael. Ja, ganz kurz. Wir haben die interne Umstrukturierung, weil ein wichtiges Mitglied sich erstmal zurückgezogen hat und ansonsten läuft nichts erwähnenswert Neues. Steht so, wie es im Pad steht. Ja, okay, queer. Die tun sicherlich Dinge, die haben jetzt dann auch für morgen eine PM geschrieben, zu Stonewall und dem eigentlichen Christopher Street Day, der ja morgen ansteht. Ansonsten sind sie fleißig am Machen, Tun und Rödeln. Ich sehe das immer, weil ich mit in der Pressegruppe von denen bin. Gut, Drogen- und Suchtpolitik, den Andreas sehe ich jetzt auch nicht hier, der tut Dinge. Dann steht hier unten noch unter Sonstiges, G20, P20, die Protestwelle etc. ist eine gute Möglichkeit, Unterstützungsunterschriften zu sammeln, das ist wohl wahr. Da empfehle ich dann wärmstens, da mal vorbeizuschauen. So, und dann hätten wir jetzt... Ja, dazu würde ich gerne noch was sagen. Ja, dann sag doch was. Genau, danke dir, Astrid. Wir haben ja sicherlich alle vor, das Ganze in Hamburg zu unterstützen, dorthin zu fahren, wie auch immer. Es gibt tatsächlich nach wie vor Angebote von Busreisen, die über das ganze Bundesgebiet verteilt starten. Mehr Demokratie bietet einiges an. Auf den Seiten der Hamburger Piraten findet ihr auch Links zu solchen Angeboten. Wer kurz entschlossen da noch mitmachen kann, ist sicherlich sehr willkommen und kann dann bei der Gelegenheit sicherlich auch Unterstützerunterschriften sammeln. Ich glaube, das macht Sinn. Jo, die Links, kannst du dann ja eventuell noch unten ins Pad posten und du hast sicher im Hinterkopf, dass ich noch ein Jupiter habe, ne? Ja, ganz kurz. Natürlich sammelt man da nicht nur für Hamburg, sondern da werden genügend Menschen auch aus anderen Bundesländern da sein. Da hast du vollkommen recht. Okay, dann begrüßen wir jetzt etwas spät, aber immerhin dafür die Juppies, den Schlaubi-Basti. Schön, dass du da bist. Erzähl. Hey, hey. So, nur ganz kurz. Wir hatten jetzt gerade Sitzung für Team Social Media, auch parallel zur Folgesitzung. Deswegen bin ich etwas spät dran. Wir bereiten uns jetzt auch vor, dass wir auf dem CSD in Köln teilnehmen. Und natürlich sind alle beim Sammeln von Unterstützerunterschriften eingebunden. Ansonsten nicht viel aktuell. Okay, wunderbar. Schreibst du es noch eben ins Pad? Ja, klar. Wo hättest du es denn gerne? Zeile 83, junge Piraten. Kriegst du. Dankeschön. Okay, so, und dann steht jetzt noch die Sabine Martini am Mikrofon und ich bin herzlich glücklich, dass ich diese Wortmeldung noch dran nehmen kann. Sabine. Du bist ein Schatz. Aber ich sitze, ich stehe nicht. So, ich habe eine, mir ist etwas passiert. Ich habe eine Mail geschrieben an unseren Kreiswahlleiter, ob er mir bitte das PDF für meine Unterstützerunterschriften für Sabine Martini schickt. Daraufhin hat er mir geschrieben, das würde er tun, aber er könnte selbstverständlich eigentlich auch für mich Dinge ausdrucken. Und wenn er mir das PDF schickt, dürfte ich das aber nirgendwo veröffentlichen. Denn da wäre ja der Stempel und die Unterschrift unseres Landrates drunter. Und das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Da wollte ich einfach mal nachfragen, ob ihr mit sowas schon Erfahrungen gemacht habt. Da kann ich direkt drauf antworten. Meine Landeswahlleitung wollte auch nicht, dass wir das online stellen. Es gibt keine rechtliche Grundlage für einen derartigen Wunsch. Punkt. Also kann ich das einfach machen. Ich wollte es nämlich ins Wiki stellen, weil ich ja Hilfe brauche. Ich habe jetzt mal gerade 100 zusammen und das war schon sehr, sehr mühsam. Und jetzt muss ich in 14 Tagen halt nochmal 100 kriegen, sonst sehe ich etwas alt aus. Mit den anderen Unterschriften war es viel leichter, weil ich da auch bei ein paar Gelegenheiten gut sammeln konnte und für mich aber eben immer nur im Wahlkreis hier. Kann ich das einfach so ins Wiki stellen? Ja, also wie gesagt, es gibt keine rechtliche Grundlage, du findest nichts in der Bundeswahlordnung, du findest nichts irgendwo im Parteiengesetz, im Parteiengesetz, nirgendwo steht was, dass man das nicht veröffentlichen dürfte. Okay, dann hast du mir sehr geholfen. Kannst du auf jeden Fall machen und ansonsten schau mal bitte nach, wie oft das Dienstsiegel und die Unterschrift eines Landrates mittlerweile im Netz zu finden sind. Das hatte ich auch schon geschrieben, ja. Denn mir kam das Ganze auch etwas lächerlich vor, weil das Ding findest du überall. Und im Kreistag, ich sitze ja im Kreistag, das ist unter jedem Schreiben und öffentlich und sonst was alles. Also ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Okay. Okay, dann danke ich euch. Gerne, dann ist das ja auch geklärt. So, dann kommen jetzt noch so die letzten Dinge. Wir hätten da zum Beispiel eine Koordinatorenkonferenz, deren Termine ihr dem Mumble-Kalender entnehmen könnt. Das steht dann jetzt auch im Pad. Informationen der Landesverbände, die an Presse und Social Media gehen sollen, bitte mit Ansprechpartner an sgpresse@lists.piratenpartei.de. Heute um 22 Uhr EU-19-Teamtreffen hier im Mumble. Ja, und damit sind wir durch. Nee, wir sind jetzt keine Erbsenzähler. Es ist 59, 57. Wir schließen die Sitzung um 21 Uhr. Und ich bedanke mich bei allen Anwesenden und allen Zuhörern und wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüssi! Ebenso.